Und es erging das Wort Jahwes an mich im 9. Jahr, im 10. Monat, am 10. des Monats, folgendermaßen: Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages auf, eben diesen heutigen Tag. An eben diesem heutigen Tag hat sich der König von Babel auf Jerusalem geworfen. Darum sage dem Hause der Widerspenstigkeit ein Gleichnis vor und sprich zu ihnen: So spricht der Herr Jahwe, stelle hin den Topf, stelle hin und gieße auch Wasser hinein. Tue die Fleischstücke hinein, die hineingehören, allerlei gute Stücke, Lende und Schulter, fülle ihn mit auserlesenen Knochenstücken. Nimm sie vom auserlesenen Kleinvieh und schichte auch die Holzscheite darunter auf, lass seine Fleischstücke sieden, schon kochen darin seine Knochenstücke. Darum spricht der Herr Jahwe also: Wehe, statt der Blutschuld, Topf, an dem der Rost sitzt und von dem der Rost nicht abging, Stück für Stück hat man ihn leer gemacht, ohne dass das Los über sie geworfen ward. Denn das von ihr vergossene Blut ist noch mitten in ihr, auf den kahlen Felsen hat sie es getan, hat es nicht auf den Boden gegossen, um Erde darüber zu decken. Um Grimm heraufzuführen, um Rache üben zu können, habe ich das von ihr vergossene Blut auf den kahlen Felsen getan, damit es nicht zugedeckt würde. Darum spricht der Herr Jahwe also: Wehe, statt der Blutschuld. Ja, ich will den Holzstoß machen. Man schaffe viel Holz herbei, zünde das Feuer an, mache das Fleisch gar, bringe zum Sieden die Brühe, dass die Knochen anbrennen. Dann stelle ihn leer auf seine Kohlen, damit er erhitzt werde und sein Erz erglühe und die Unreinigkeit in ihm abschmelze und sein Rost schwinde. Alles Mühen hat er scheitern lassen, denn der viele Rost ging nicht von ihm ab ob deiner unzüchtigen Unreinheit. Weil ich dich zu reinigen gesucht, du aber nicht rein wurdest von deiner Unreinheit, so sollst du auch ferner nicht rein werden, bis ich meinem Grimm an dir Ruhe verschafft habe. Ich, Jahwe, habe es geredet, es kommt und ich führe es aus, ich lasse nichts davon nach, noch übe ich Schonung, noch lasse ich mich's gereuen. Nach deinem Wandel und nach deinen Taten richtet man dich, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, ich werde dir deine Augenlust durch eine Krankheit hinwegnehmen, aber du sollst nicht klagen noch weinen, noch sollen dir Tränen kommen. Seufze still, veranstalte keine Totenklage, binde dir deinen Turban auf, ziehe deine Sandalen an deine Füße, lege keine Hülle über deinen Lippenbart und iss kein Trauerbrot. Und ich redete am Morgen zum Volk, am Abend aber starb mein Weib, und ich sät am folgenden Morgen, wie mir befohlen war. Da sagten die Leute zu mir: Willst du uns nicht erklären, was uns dies soll, dass du so verfährst? Ich antwortete ihnen: Das Wort Jahwes erging an mich folgendermaßen: Sprich zum Hause Israel, so spricht der Herr Jahwe, fürwahr, ich werde mein Heiligtum, den Gegenstand eurer stolzen Hoffart, die Lust eurer Augen und das Verlangen eurer Seele, entweihen, und eure Söhne und Töchter, die ihr dort zurückgelassen habt, werden durchs Schwert fallen. Da werdet ihr dann tun, wie ich getan habe, ihr werdet keine Hülle über den Lippenbart legen und kein Trauerbrot essen. Ihr werdet euren Turban auf dem Haupt und eure Sandalen an den Füßen behalten, werdet nicht klagen noch weinen, sondern werdet in euren Sünden dahinschwinden und einer gegen den anderen stöhnen. Und so wird euch Hesekiel zum Wahrzeichen dienen, ganz wie er getan hat, werdet auch ihr tun, wenn es eintrifft, damit ihr erkennet, dass ich Jahwe bin. Du aber, o Menschensohn, wird nicht an dem Tage, da ich ihnen ihr Bollwerk nehmen werde, ihr herrliches Entzücken, die Lust ihrer Augen und das Verlangen ihrer Seele, ihre Söhne und Töchter, an jenem Tage wird ein Flüchtling zu dir kommen, um es euren Ohren zu verkündigen. An jenem Tage wird dein Mund zugleich mit dem des Flüchtlings aufgetan werden, und du wirst reden und nicht mehr verstummen und du wirst ihnen zum Wahrzeichen dienen, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin.